Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Heute mit einem großen klassischen Text der europäischen Literatur, mit Medea in der Fassung von Euripides. Medeas Geschichte, geschrieben vor 2400 Jahren, ist aktuell, weil sie Themen behandelt, die uns immer noch berühren. Die Macht der Männer in einer Gesellschaft und die Situation der Frauen in patriarchalen Strukturen. Medea ist die Tochter eines Königs aus Kolchis an der Ostküste des Schwarzen Meers. Aus Liebe zum Griechen Jason flieht sie mit diesem nach Griechenland, nach Korinth, wird also, nach damaligen Begriffen, zur Verräterin an der Heimat und an ihrer Herkunftsfamilie. Mit Jason gründet sie eine eigene Familie, doch in Griechenland bleibt sie, so sehr sie sich auch bemüht, eine Fremde. Als Jason, ihr Ehemann, sie verlässt, rächt sie sich grausam. Der mit klassischen Stücken bestens vertraute Hörspielautor Helmut Peschiner hat die 2400 Jahre alte Tragödie fürs Hörspiel bearbeitet. Mein Anliegen war es, so Helmut Peschiner, die Hörspielfassung dieses antiken Stoffes sprachlich und sprechrhythmisch in eine zeitgenössische Form zu bringen, ohne das Archaische der euripideischen Tragödie zu verlieren. Als Musik wurden für dieses Hörspiel Elemente einer Medea-Komposition von Clemens Gardenstetter verwendet, in der ausschließlich Instrumente aus Metall erklingen. Als Medea hören Sie Burgschauspielerin Silvi Rohrer und als ihre Amme Elisabeth Ort. Medea. Hörspiel nach Euripides. Bearbeitung Helmut Peschiner. Wäre nur nicht das Schiff Argo bis ans Schwarze Meer zum Kolcherland gekommen, um für König Peleas das goldene Vlies zu rauben. Dann hätte sich meine Herrin Medea nicht in Jason verliebt, hätte ihm bei diesem Raub nicht geholfen und wäre jetzt nicht hier im fremden Land der Griechen. Dann hätte sie die Töchter des König Peleas nicht mit Zaubermitteln angestiftet, deren Vater zu morden, um so Jason zu rächen, den Peleas um den Thron von Iolkos betrogen hatte. Dann würde sie jetzt nicht mit ihren Kindern und ihrem Mann in der fremden Stadt Korinth unter Fremden leben müssen. Obendrein ist es nun aus mit der großen Leidenschaft und Liebe zu Jason. Jason betrügt Medea mit Kreusa, der Tochter Kreons, König von diesem Land. Jason will Hochzeit feiern mit ihr. Meine Herrin Medea gibt sich ihrem Schmerz voll und ganz hin. Sie will nicht essen. Sie weint und trauert vor sich hin, seitdem sie weiß, dass ihr Mann sie verlassen will. Sitzt da, starrt auf den Boden, ist unansprechbar. Weint um ihr Zuhause, aus dem sie floh, um dem Mann zu folgen, der sie nun betrügt und verstoßen will. Auch ihre beiden Kinder verflucht sie, will sie nicht mehr sehen. Ich fürchte, sie hat Schreckliches vor. Zu gewaltig ist ihr Herz. Ich kenne sie. Wer sich mit ihr messen will, muss es teuer bezahlen. Unheimlich ist sie mir. Aber die beiden Knaben scheinen zu meinem Trost vom Unglück ihrer Mutter zu nichts zu ahnen. Warum finde ich dich vor dem Hause stehen, Beschützerin unserer Medea und ihrer Kinder? Warum jammerst du so? Bist nicht bei deiner Herrin. Will Medea allein sein? Du weiser Lehrer von Jasons Kindern, mein Schmerz ist so groß, dass ich aus dem Haus gehen musste, um meiner Herrin Leid zu beklagen. Kann sie denn noch immer keine Ruhe finden? Sie fing erst an. Das Schlimmste steht uns noch bevor. Und dabei weiß sie nicht, welches Unglück noch auf sie zukommt. Welches Unglück? Nichts, gar nichts. Ich habe nichts gesagt, es tut mir leid. Komm, sag es mir. Was gibt es? Ich werde es bei mir behalten. Ich verspreche es dir. Ich habe gehört, dass König Kreon Medea und ihre beiden Kinder aus Korinth verbannen will. Ob es jedoch nur ein Gerücht ist oder der feste Entschluss des Königs, das weiß ich nicht. Wenn es stimmen sollte, wie könnte der Vater der Kinder, Jason, nichts dagegen unternehmen? Auch wenn er deren Mutter mittlerweile hasst, wird er die Kinder nicht im Stich lassen. Jason ist frisch verliebt. Seine Frau und seine Kinder sind ihm im Weg. Wenn das stimmen sollte, so ist es aus mit uns. Wie kann Jason nur so hartherzig zu Medea und den Kindern sein? Jason ist auch nur ein Mensch und sich selbst am nächsten wie die meisten Menschen. Die neue Liebe lässt sein Vatersein vergessen. Er opfert seine eigenen Kinder dieser Leidenschaft. Man sollte die Kinder von der Mutter fernhalten. Sie ist wutentbrannt und voll Zorn. Heute früh sah ich, wie sie die beiden böse anblickte. Sie könnte Ungeheures planen. Unermesslich ist mein Leid. Ich klage dich an. Dich, Jason. Mein Hass gegen dich wird die Kinder verderben. Wir alle sollen untergehen. Er, ich und die Kinder. Wäre ich nur tot. Verflucht seien die Kinder. Verflucht deren Vater. Verflucht das ganze Königshaus Korinth. Entsetzlich. Medea, was können deine beiden Kinder denn dafür? Ich zittere um die Kinder. Gefährlich sind die Großen der Welt, die nur befehlen und nicht gehorchen müssen. Zu viel Macht verträgt der Mensch nicht. Was gibt es? Was gibt es? Was gibt es? Was gibt es? Was gibt es? Was gibt es? Was gibt es? War das nicht die Stimme der Medea, die so klagte? War das nicht die Stimme der Medea, die so klagte? Der Friede in unserem Haus ist zerstört, Freundin, Korintherin. Es ist alles zu Ende. Das Leid in diesem Haus schmerzt mich sehr. Ich war dem Haus immer sehr zugetan. Ich war dem Haus immer sehr zugetan. Jason, unser Herr, liegt bei der Königstochter. Und meine Herrin gibt sich da drinnen auf. Und lässt sich von niemandem trösten. Der Blitz soll mich treffen. Nicht mehr leben will ich. Nur mehr im Tod kann ich Ruhe finden. Die Ruhe im Tod finden zu wollen, ist keine Lösung. Die Ruhe im Tod finden zu wollen, ist keine Lösung. Ihr Mann betrügt sie. Sie soll jedoch nicht den Schmerz aufgeben. Es gibt noch andere Männer. Mit einem Treueschwur habe ich mich an Jason gebunden. Verflucht sei er nun. Zerfleischt möchte ich ihn sehen. Ihn und seine Braut. Beide zerfleischt im Königshaus. Kannst du sie hören, Korintherin? Es wird nicht leicht sein, sie zu beruhigen und ihren Hass zu mindern. Vielleicht könnte es mir gelingen, sie umzustimmen. zu stimmen. Zumindest könnte ich es versuchen. Zumindest könnte ich es versuchen. Geh zu ihr und sag ihr, dass ich sie sprechen möchte. Hole sie schnell heraus, bevor sie irgendein Unheil anrichtet, die Rasende. Ich will es versuchen. Aber ich befürchte, sie ist schon zu verbittert und böse. Jason, der sie hierher nach Griechenland brachte, hat sie schwer verletzt. Nun will sie Gerechtigkeit. Das kann man verstehen. Ich komme, Korintherin, um euch Rede und Antwort zu stehen. Doch deshalb, weil ich weiß, dass ich für hochmütig und arrogant gehalten werde. Und warum werde ich für hochmütig und arrogant gehalten? Nur weil ich mich selten in der Öffentlichkeit zeige. Die Menschen urteilen viel zu schnell und oberflächlich. Hoffnungsloses Geschick hat mein Leben zerstört. Ich wünsche mir nur noch den Tod. Er, der mir alles war, Jason, mein Gemahl, hat sich mir als elendster und übelster Mensch gezeigt. Von allen Geschöpfen auf Erden sind wir Frauen die Ärmsten. Mit einer großen Mitgift müssen wir um den Gatten werben, dann gehört ihm unser Leib. Wir werden zu seinem Besitz. Und wir wissen nicht, wie der Mann in der Ehe sein wird. Ob freundlich oder böse, eine Trennung bringt der Frau nur Schimpf und Schande. Durch eine Heirat kommen wir Frauen in eine völlig neue Welt des Mannes. Neue Gewohnheiten kommen auf uns zu. Wir müssen Wünsche und Begehren unserer Männer erraten, uns einüben darin. Gut, wenn es ein glückliches Zusammenleben ist, kann es nichts Schöneres geben. Aber alles andere ist schlimmer als der Tod. Hat der Mann Ärger oder Verdruss zu Hause, dann kann er mit Freunden darüber sprechen. Eine Frau wie ich hier hat nur sich selbst. Viele Männer glauben, wir Frauen machen uns zu Hause ein schönes, ruhiges Leben, ohne Mühen und Plagen, während sie im feindlichen Leben stehen. Da sieht man, wie wenig die Männer über uns wissen. Ihr Frauen hier tragt dieses Schicksal ja leichter. Ihr seid hier zu Hause, habt hier eure Familien, die Heimat, Verwandte und Freunde. Ich stehe hingegen allein da, entehrt von dem Mann, der mich hierher gebracht hat. Ohne Mutter und Bruder, keine Verwandten und Freunde. Schutzlos bin ich hier in einem fremden Land. Ich bitte dich um das eine. Finde ich einen Weg, wie ich mich an ihm rächen kann, so schweigt bitte. Ängstlich sind die meisten Frauen. Schrecken vor der Gewalt zurück. Ich und die anderen Frauen werden schweigen. Du hast das Recht zur Rache. Dein unmenschlicher Zorn verwundert mich nicht. Ich sehe König Kreon. Er will dir sicher mitteilen, was beschlossen wurde. Du verfluchst deinen Mann, Medea. Du hasst ihn, du wünschst ihm Böses. Du musst unsere Stadt verlassen. Du bist aus dieser Stadt verbannt. Und in die Verbannung nimmst du deine beiden Kinder mit. Und zwar sofort. So will man uns vernichten. Ich sehe keine Rettung für mich und meine Kinder. Warum verbannt ihr mich, Kreon? Es ist ungerecht, mich aus der Stadt zu weisen. Ich sage es ganz offen heraus. Ich fürchte, dass du dich rächen willst. Dein Mann hat dich verlassen. Er kränkte dich damit sehr. Ich hörte, dass du mir, meiner Tochter und ihrem Bräutigam, deinem Mann, etwas antun willst. Du bist heimtückisch, eine Magierin. Du willst uns schaden. Deshalb will ich dich verbannen. Und zwar sofort. Ich warte hier, bis du mit deinen Kindern aufgebrochen bist. Es ist nicht zum ersten Mal, dass mein Ruf und mein Ruhm mir schaden. Den Gebildeten begegnet man oft mit Neid und Hass. Man fürchtet sie und so geht es mir. Man lehnt mich ab, hält mich für arrogant, weil viele mich nicht verstehen. Und dir, König Kreon, geht es genauso. Du fürchtest Unglück durch mich. Du brauchst dich jedoch nicht zu ängstigen von mir. So stark bin ich nicht, dass ich einem König schaden kann. Du hast mir auch nichts angetan. Du hast für deine Tochter einen Gatten ausgewählt, der dir gefiel. Das ist dein gutes Recht. Ich gönne dir dein Glück. Jason jedoch hasse ich. Feiert Hochzeit. Werdet alle glücklich. Doch stoßt mich nicht fort. Ich will alles dulden, weil ich die Schwächere bin. Das klingt versöhnlich, was du sagst. Trotzdem fürchte ich, dass du Arges planst gegen mich, gegen uns. In dir hat sich Hass aufgestaut. Ich traue dir nicht. Jetzt noch weniger als zuvor. Deshalb bleibe ich bei meinem Entschluss. Du musst das Land verlassen. Ich flehe dich an. Umsonst. Ich bleibe dabei. Deine Worte rühren mich nicht. Du musst gehen, weil ich uns schützen will. Dass Liebe so ein Unglück bringen kann. Glück oder Unglück? Das Schicksal fügt es. Die Götter wissen, wer an dem Elend schuld ist. Geh freiwillig. Mach diese Qual ein Ende. Oder wir weisen dich mit Gewalt aus dem Land. Nur das nicht, Kreon. Ich beschwöre dich. Du willst es aber scheint's nicht anders. Ich werde gehen. Nur eine Bitte noch. Gewähre mir, diesen einen Tag zu bleiben, damit ich überlegen kann, wohin ich gehen soll, wie ich für meine Kinder sorgen kann, die ihr Vater ganz vergessen hat. Erbarme dich zumindest meiner Kinder. Du bist selber Vater, hast Mitleid mit deinem Kind. Hab Mitleid auch mit meinen Kindern. Es geht hier nicht um mich, es geht um meine Knaben. Ich bin kein Tyrann. Meine Nachsicht hat mir oft geschadet. So auch jetzt. Hart bleiben sollte ich. Aber ich will es dir gewähren. Wenn du morgen früh mit deinen Kindern noch hier bist, so ist das euer Tod. Nur diesen einen Tag gönne ich dir. Morgen jedoch will ich dich hier nicht mehr sehen. Das ist mein letztes Wort. Wohin willst du nun gehen? Wohin willst du nun gehen? Welches Land? Welches Haus wird dich gastlich aufnehmen? Welches Haus wird dich gastlich aufnehmen? Man hat dich in unermessliches Unheil gestürzt mit dir. Unermessliches Unheil gestürzt mit dir. Unheil überall. Wer kann es anders sehen? Doch dass es aus sein soll mit mir, das sollt ihr nicht glauben. Dem jungen Paar und dem Schwiegervater droht Schlimmes. Glaubst du, ich hätte mich umsonst erniedrigt? Ihm ohne Grund geschmeichelt? Kein Wort hätte ich mit ihm gewechselt, ihn um nichts gebeten. Er ließ sich von mir betören. Das war meine Absicht. All meine Pläne hätte er zerstören können. Nun habe ich einen vollen Tag. Der eine Tag wird mir genügen, um alle meine Feinde zu töten. Den Vater, die Tochter und meinen Ehemann. Doch wie? Soll ich Feuer legen? Soll ich ins Brautgemach eindringen und die Braut erdolchen? Nein, beides nicht. Der beste Weg ist, sie vergiften. So soll es sein. Doch sind sie tot? Wer wird mir danach Asyl anbieten? Wo werde ich jemanden finden, der mich aufnimmt, mich und meine Kinder beschützt? Niemand. Ob ich eine Lösung finde? Nein. Wenn ich keine andere Lösung sehe, wenn es sein muss, nehme ich das Schwert und töte mich und meine Kinder. Jason verhöhnt dich. meine Zauberkünste will ich anwenden, um mich zu rächen. Es kehrt alles sich um. Es kehrt alles sich um. Heimtückisch und falsch werden die Männer. Und falsch werden die Männer. Sie brechen Eide und Schwüre. Sie brechen Eide und Schwüre. Ehre und Lob den Frauen. Ehre und Lob den Frauen. Ehre und Lob den Frauen. Gattenlos stehst du nun da, Medea. Ehrlos wirst du verjagt, aus dem Palast gestoßen. Verbannt und entehrt bist du. Jason hat sich in die Königstochter verliebt. Doch gib Acht, doch gib Acht. Er nähert sich uns. Er nähert sich uns. Verstockte Wut hilft nie, Medea. Es stand dir frei, hier zu bleiben, hättest du dich gefügt. Doch dein eitler Widerstand lässt es nicht zu. Mich kümmert es nicht. Nenn mich ruhig einen Verräter. Aber so, wie du gegen Kreon aufgetreten bist und gegen seine Tochter, ist die Verbannung eine milde Strafe. Ich habe mich für dich eingesetzt, aber umsonst. Dennoch will ich dich nicht im Stich lassen. Deshalb bin ich gekommen. Ihr sollt nicht mittellos in die Fremde ziehen, du und meine Söhne. Auch wenn du mich noch so hasst, ich werde dir nie feindlich sein. Werde für dein Wohl sorgen. Erbärmlichster Mensch, Schurke, schlimmster Feind, Verräter. Vor mich so hinzutreten nach allem, was da war, das ist nicht mutig, das ist verrucht und schamlos. Es tut mir wohl, wenn ich dir sagen kann, was dich verletzt. Nun gut, ich fange an. Du verdankst mir dein Leben, das kann jeder bezeugen. Ich tötete den Drachen, der das goldene Vlies bewachte. Ich habe dich gerettet, ich habe aus Leidenschaft zu dir meinen Vater und meine Heimat verlassen. Das alles tat ich für dich. Und du hast mich betrogen und nahmst dir eine andere Frau, trotz unserer Kinder, die ich dir gebar. Hätten wir nicht die beiden Knaben, könnte ich dir vielleicht verzeihen, dich verstehen. Deinen Eid hast du gebrochen. Was kann ich noch von dir erwarten und erhoffen? Antworte mir. Ich frage dich, wohin soll ich jetzt gehen? Zum Vater, den ich verriet? Meinen Liebsten bin ich verhasst. Ich habe sie zu meinen Feinden gemacht für dich, habe alle verraten dir zuliebe. Nun werde ich vertrieben, hinausgejagt, bin von allen Freunden verlassen, bin allein mit den Kindern. Ein schöner Ruhm, fürwahr, für dich, den Neuvermählten, der du mich und die Kinder zu Bettlern machst. Medeas Zorn ist furchtbar. Man kann sie nicht beruhigen. Entsetzlich ist es, wenn sich Mann und Frau bekriegen und unversöhnlich sind. Du übertreibst, wie immer. Aus purer Liebe willst du mir geholfen haben? Gut, das ist dein Verdienst. Aber du hattest dadurch mehr gewonnen als gegeben. Du konntest durch mich dein wildes, ödes, rechtloses Leben verlassen und lebst nun hier in Griechenland nach Recht und Gesetz. Man ehrt und schätzt dich hier. Durch mich bist du bekannt, berühmt geworden. Nun zu der Ehe mit der Königstochter. Diese ist klug überlegt, ist ein Segen für dich und für deine Kinder. Hör mir zu. Als Flüchtling kam ich mit dir hierher. Zwei Knaben hast du mir hier geboren. Eine Ehe mit der Königstochter ist die beste Lösung. Unser größtes Glück. Nicht etwa, weil ich sie sehr liebte oder dich nicht mehr begehrte oder um wieder Kinder zu bekommen. Meine beiden liebe ich und sind mir genug. Nein. Ich dachte an euch und an eure Zukunft. Ihr solltet nicht in Not und Elend leben. Meine Söhne sollen eine Zukunft haben, Fürstenkindern gleich. Sie sollen Brüder bekommen, denen sie gleichen und mit denen sie aufwachsen. Ist denn die Rechnung falsch? Deine Eifersucht verzerrt das Bild. Geschickt will er sich freisprechen. Doch was er getan hat, ist Verrat an seiner Frau. Du willst hier deinen ehrenwerten Mann abgeben. Gutes gewollt hättest du also? Wenn dem so wäre, dann hättest du es mit mir besprochen, dich mit mir ins Einvernehmen gesetzt und mich nicht so hintergangen. Sag bloß, du hättest meine Pläne angenommen. Was dich trieb. Ich bin eine Frau aus einem anderen Land, von niedrigerem Rang und nicht mehr die Jüngste. Und das genügte deinem Ehrgeiz nicht. Es war nicht große Liebe, die mich diesen Schritt machen lässt. Ich sagte es schon. Unsere beiden Kinder sollen Geschwister aus königlichem Hause haben, um selbst königlich zu werden. Das ist der Grund. Ich hasse diese schmutzige Pracht und diesen Luxus, der mein Herz zernagt. Du musst den Vorteil darin sehen. Das ist nicht schmutzig. Für dich ist es leicht. Du bist wohlgeborgen. Mich jedoch verbannt man mit den Kindern. Du hast es selbst so gewollt. Deshalb klage nicht. Habe ich die Ehe gebrochen? Habe ich dich verlassen? Du hast dem König gedroht. Und auch sein Haus verfluche ich. Es hat keinen Sinn, mit dir länger zu reden. Brauchst du Unterstützung auf deinem Weg, sie sei dir gegeben. Ich will euch auch an Freunde weiterempfehlen. Falls du meine Hilfe ablehnst, das wäre töricht. Schon wegen der Kinder zügle deinen Zorn. Nimm mein Angebot an. Keiner deiner Freunde soll mir helfen. Und Geld nehme ich von dir nicht an. Ich wollte das Beste für dich und für die Kinder. Aber so machst du es nur noch schlimmer. Geh nur zu deiner neuen jungen Frau. Geh zu ihr und heirate sie. Du wirst es bereuen. Es wird ein bitteres Hochzeitsfest werden. Stürmische Liebe. Stürmische Liebe. Und Wollust bringen, und Wollust bringen den Mensch aus dem Lot. Verwirren ihn. Verwirren ihn. Berauben ihn der Sinne. Es ist wohl das größte Leid, die Heimat zu verlieren. Der seine Lieben verrät, er möge zugrunde gehen. Den kann man nicht zum Freund haben. Sei gegrüßt, Medea. Ich freue mich, dich zu sehen. Auch ich grüße dich, Aigeus. Woher kommst du? Ich komme aus Delphi, habe das Orakel befragt. Was hast du erfahren wollen? Wie ich noch in meinem Alter zu Kindern kommen könnte. So bist du noch immer kinderlos? Das Schicksal hat es so gewollt bisher. Bist du vermählt oder lebst du allein? Ich bin schon lange verheiratet. Und was hat dir das Orakel gesagt? Die Antwort ist so verschlüsselt, dass kein Mensch sie erraten kann. Willst du sie mir sagen? Ja, warum nicht? Dann sprich. Den Hals des Schlauchs soll ich nicht öffnen. Wann? Wie lange? Bis ich wieder in meiner Heimat bin. Und warum bist du hier? Ich bin auf dem Weg zum König der Troizeen. Er soll mir den Spruch des Orakels deuten. Ja, er ist sehr weise. Er wird den Spruch verstehen und das Rätsel lösen können. Du wirkst so düster. Was ist los mit dir, Medea? Ein Schurke ist mein Mann. Ein schlechter Mensch. Erzähl mir deinen Kummer. Vertrau mir dein Leid an. Er nahm sich eine andere Frau. Er verließ mich. Das hat Jason tatsächlich getan. Er hat mich entehrt und verstoßen. Begehrt und liebt er dich nicht mehr? Treulos ist er und schamlos verliebt. Wenn das so ist, dann lass ihn. Er will die Königstochter ehelichen. Tochter wessen Vaters? König Kreons, Herrscher von Korinth. Dann kann ich deinen Kummer verstehen. Man will mich verstoßen und verbannen. Ein noch größeres Unheil. Wer hat das Urteil ausgesprochen? König Kreon selbst. Und Jason unternimmt nichts gegen diesen Spruch? Welch eine Schande. Er schweigt und lässt es daher zu. Hat nichts dagegen. Erbarme du dich bitte meiner. Lass mich nicht einsam in die Fremde ziehen. Nimm mich auf in deinem Land. Gib mir Asyl an deinem Herd. Deine Wünsche sollen in Erfüllung gehen. Du wirst glücklich sterben, von deinen Kindern umgeben. Es soll nicht dein Schaden sein, mich bei dir aufzunehmen. Man sagt mir geheime Kräfte zu. Ich kann Wunder vollbringen. Ich will dir helfen, weil es meine heilige Pflicht ist und weil ich glaube, dass du mir Glück bringst. Für die Hoffnung auf Kinder tue ich alles. Jedoch bei der Flucht aus diesem Land kann und will ich dir nicht helfen. Aber kommst du in mein Land, will ich dir das Gastrecht gewähren. Du bist dann sicher aufgehoben bei mir. Den Weg zu mir musst du jedoch allein finden. Dafür danke ich dir, Aigeus. Gib mir dein Ehrenwort, damit ich mir ganz sicher bin. Misstraust du mir? Siehst du ein Hindernis? Ich misstraue dir nicht. Jedoch König Kreon ist mir feindlich gesinnt. Dein Schwur gibt mir mehr Sicherheit, dass du mich nicht dem Feind auslieferst. Denn ich bin schwach. Und die sind mächtig. Du bist sehr vorsichtig, Frau. Gut, ich schlage deine Bitte nicht ab. Sie macht uns beide stark gegen deinen Feind. Bei welchen Göttern soll ich schwören? Schwöre beim Erdengrund und bei Helios, dem Vater meines Vaters. Und überhaupt bei allen Göttern. Sag, was ich schwören soll. Dass du mich niemals aus deinem Reich verstoßen und meinen Feinden ausliefern wirst. Das schwöre ich bei allen Göttern. Und wenn du doch den Eid brichst, was soll dann mit dir geschehen? So treffe mich die gerechte Strafe dieser ruchlosen Tat. So kannst du nun glücklich weiterziehen. Nun kann alles gut werden. Wenn ich hier alles getan habe, was zu tun ist, komme ich zu dir in deine Stadt. Kehre glücklich heim, Aigeus. Kehre glücklich heim, Aigeus. Kehre glücklich heim, Aigeus. Was du dir wünschst, soll in Erfüllung gehen. Du hast dich heute als gerechter und großmütiger Mensch erwiesen. Du hast dich heute als gerechter und großmütiger du Mensch hast dich erwiesen. Heute als gerechter und großmütiger Mensch erwiesen. In äußerster Not erschien mir Aigeus. In seiner Stadt Athen werde ich sicher sein. Jetzt kann ich über meine Feinde triumphieren. Mein ist die Rache. Höre meinen Plan, Korintherin, meine Komplizin. Ich werde Jason noch einmal zu mir bitten. Ich werde versöhnlich mit ihm reden und ihn umschmeicheln. Ich werde seinen Vorschlägen zustimmen und ihn bitten, die beiden Knaben bei sich zu behalten. Ich werde die Kinder mit Geschenken in den Palast schicken, mit einem edlen Festkleid und einem goldgetriebenen Diadem. Wenn die Prinzessin Schmuck und Kleid anlegt, wird sie und ein jeder, der sie anrührt, elendiglich zugrunde gehen. Von mir vergiftet sind die edlen Gaben. Dann jedoch folgt die furchtbare Tat. Meine eigenen Kinder muss ich töten. Nichts kann sie erretten. Wenn ich Jasons Haus zerstört und meine Kinder getötet habe, werde ich das Land verlassen und nach Athen entfliehen. Am Leben liegt mir dann nichts mehr. Warum nur habe ich mein Elternhaus verlassen, um diesen Mann zu folgen, an dem ich mich jetzt rächen muss? An diesem Ruchlosen. Die Kinder, die ich ihm gebar, sieht er lebend nicht mehr. Und keine neuen Kinder gebiert ihm die Prinzessin, weil sie stirbt, die Elende. Man kennt mich weder feige noch schwach. Den Feinden bin ich furchtbar, den Freunden aber treu. Du hast mir deinen geheimen Plan anvertraut. Im Namen des Rechts verbiete ich dir diese furchtbare Tat. Es muss sein, es muss. Medea, besinne dich. Du willst deine eigenen Kinder morden. Nur so kann ich meinen Mann zum Wahnsinn treiben. Und dich selbst machst du dabei zur unglücklichsten Frau. Du kannst und wirst es nicht ändern. Es ist beschlossene Sache. Zwecklos ist alles weitere Reden. Geh, hol mir Jason, verrate ihm nichts. Halte als Frau zu mir. Ich flehe dich an. Schone deine Kinder, Medea. Schone deine Kinder, Medea. Du willst Mörderin der eigenen Kinder werden. Willst ein solch garstiges Werk vollbringen. Woher willst du die Kraft und den Mut nehmen, deine beiden Knaben zu töten? In Tränen solltest du aufgehen bei dem Gedanken. Wenn die beiden vor dir stehen. Die Kleinen. Wie kannst du deine mörderischen Hände mit ihrem Blut beflecken? Tu es nicht. Schone die Kinder, Medea. Du hast mich gerufen, Medea? Hier bin ich. Ich komme als Freund zur Freundin. Ich trage dir nichts nach. Sag, was du von mir willst. Verzeih, Jason, und vergiss, was ich vorhin zu dir sagte. Es geschah aus Wut. Wir hatten so viel Leidenschaft und Liebe zueinander. Ich habe überlegt, warum ich dich so hassen kann. Der du es doch so gut mit mir und mit den Kindern meinst. Soll denn der Groll nie enden? Warum sollte ich dir nicht verzeihen können? Die Kinder und ich, wir sind verloren ohne deine Hilfe. Deshalb nehme ich deine Vorschläge an. Unsere Kinder sollen Geschwister von Königskindern werden. Du hast mich eines Besseren belehrt. So möge es sein. Mein schrankenloser Zorn ist dahin. Deine Einsicht und Überlegungen lobe ich sehr. Jede Frau grollt anfangs dem Mann, der sie verlässt. Nun bist du einsichtig genug und hast erkannt, dass es dir und den Kindern zum Vorteil gereicht. Der kluge Sinn einer verständigen Frau. Ich habe ja vor allem an die Zukunft unserer Kinder gedacht. Sie werden mit königlichen Brüdern hier glücklich heranwachsen, als Fürsten Korinths. Helden dieser Stadt können sie werden. Was ist mit dir? Warum weinst du? Warum erfreust du dich nicht an der Zukunft unserer Kinder? Es ist nichts. Ich denke nur an meine beiden Kleinen. Es wird ihnen gut gehen. Ich kümmere mich um sie. Ich mache mir trotzdem Sorgen. Das musst du nicht. Ich verspreche es dir. Ich habe sie zur Welt gebracht und werde wehmütig, wenn ich an ihre Zukunft denke ohne ihre Mutter. Aber noch etwas beschäftigt mich. Und deshalb habe ich dich hierher gebeten. König Kreon verweist mich dieses Landes. Das sehe ich ein. Die Kinder jedoch, so wie du es eben sagtest, mögen bitte hierbleiben unter deiner Obhut. Du mögest sie erziehen. Sag das dem König. Ich werde mit ihm reden. Und es wird möglich sein. Ersuche auch deine neue Frau. Sie möge mit ihrem Vater sprechen und ihn darum bitten. Es wird gelingen. Ich verspreche es dir. Ich werde es ihr mit kostbarsten Gaben vergelten, wie man keine auf der Welt sonst sieht. Ein edles Festkleid und ein goldenes Diadem, das ich von meinem Großvater geerbt. Das sollen ihr unsere Kinder bringen. Warum willst du dich von diesen Schätzen trennen? Im Königshaus gibt es genügend edle Kleider für das Fest und ebenso prachtvollen Schmuck aus Gold. Behalte das Erbe deiner Väter. Ich will es so. Auch Götter werden durch Geschenke umgestimmt. Und der Mensch zieht Gold vielen Reden vor. Creusa ist jung, ihr lacht das Glück. Sie ist die Königin. Und für die Freiheit meiner Kinder würde ich mein Leben geben und nicht nur Gold. Durch unsere Kinder soll sie den Schmuck empfangen. Geh und sprich mit dem König und mit deiner angetrauten Frau. Ich werde das erreichen, was du willst, Medea. Nun ist alle Hoffnung dahin. Medea wird ihre Kinder morden. Die Braut wird den tödlichen Schmuck anlegen. Unglücksgatte. Unglücksgatte. Unglücklicher Schwiegersohn unseres Fürsten. Unglücklicher Schwiegersohn unseres Fürsten. Nichts ahnend hast du das Leben deiner Kinder vernichtet. Grausam wird deine junge Gattin sterben. Grausam wird deine junge Gattin sterben. Verblendeter. Verblendeter. Verblendeter. Aber auch dich. Medea muss ich beklagen. An deinem Gatten rächst du dich, indem du deine Kinder tötest. Herrin, ich komme soeben aus dem königlichen Palast. Man ist deinem Wunsche nachgekommen. König Kreon hat deine beiden Söhne von der Verbannung befreit. Sie dürfen bleiben unter Jasons Obhut. Und gern und voller Freude hat die Prinzessin aus deiner Kinderhände deine edlen Geschenke angenommen. Die Kinder sind wohl aufgenommen. Wohl aufgenommen, sagst du? Du wirkst betroffen. Glücklich solltest du sein über diesen guten Ausgang. Ich glücklich? Die Botschaft könnte doch nicht froher sein. Wie schrecklich. Ich war mir sicher, dich mit dieser Nachricht zu erfreuen. Dich trifft kein Vorwurf. Was starrst du so zu Boden und beginnst zu weinen? Ich habe Schlimmes angerichtet in meinem Wahn. Sei getröstet. Du wirst bald wieder bei den Kindern sein. Es geschieht ja oft, dass man die Kinder von den Müttern trennt. Ja gut, ich will das Schicksal auf mich nehmen. Doch jetzt geh und sorge für die Kinder. Sorg dich um meine Kinder. Ihr Kinder, meine Kinder, habt nun ein gastliches Haus, in dem ihr ohne eure Mutter wohnen werdet. Eine Heimat habt ihr. Ich muss fort, ohne euch aufwachsen zu sehen, durch meinen Trotz und Eigensinn. Vergebens habe ich mich abgemüht für euch und habe euch aufgezogen. Was nicht alles habe ich erhofft, dass ihr für mich im Alter sorgt, mir eine Stütze seid, mich fürstlich bestattet. Nun ist alles aus. Getrennt von euch, ihr Leben, werde ich ein freudloses Leben führen, voll der Qualen und Ängste, voll Leid und Schmerz. Eure lieben Augen werden mich nicht mehr schauen. Bald werden sie sich für ewig schließen. Doch nein. Nein. Ich kann. Ich vermag es nicht. Was soll ich tun? Ich gebe den Plan auf. Mir gehören die Kinder. Mit mir sollen sie gehen. Dieses Land mit mir verlassen. Warum soll ich mir selber Leid zufügen, um mich durch den Tod meiner Kinder einem verräterischen Ehemann zu rächen? Was ist mit mir? Doch nein. Will ich ungerecht vom Feind verspottet werden? Ich stehe zu meinem Plan und zu meiner Tat. Ich muss es tun. Es gibt kein Zurück. Schande meiner Schwachheit. Es soll nicht sein, dass ich meine Kinder den Feinden überlasse. Es ist bestimmt. Es gibt keinen Ausweg mehr. Schon schmückt sich die fürstliche Braut, um zu sterben. Das goldene Diadem im Haar, das edle Festkleid am Leib. Ich muss diese schreckliche Tat begehen. Denn über Mitleid und Verstand siegt Zorn und Hass. Frauen, die kinderlos sind, können oft glücklicher sein als Mütter. Sie müssen sich nicht um den Nachwuchs kümmern. Sie müssen sich nicht um den Nachwuchs kümmern. Viele Sorgen und Mühen bleiben ihnen erspart. Viele Sorgen und Mühen bleiben ihnen erspart. Welchen Weg die Kinder in Zukunft einschlagen werden, ob einen guten, ob einen schlechten, bleibt den Eltern oft lange verborgen. Und ob gut oder schlecht, was nützt es, wenn der Tod den Eltern die Kinder nimmt? Und ob gut oder schlecht, was nützt es, wenn der Tod den Eltern die Kinder nimmt? Ihnen dieses schwerste Leid auferlegt. Ihnen dieses schwerste Leid auferlegt. Gespannt bin ich, was im Palast geschehen ist. Doch da sehe ich einen Mann auf mich zueilen aus Jasons Gefolge. Sein Gesicht kündigt mir großes Unheil an. Ein grausames Werk hast du angerichtet. Flieh, Medea! Flieh! Zu Wasser oder zu Lande, aber flieh! Nur fort von hier! Warum soll ich fliehen? Die Königstochter gestorben. Und auch ihr Vater, Kreon. Beide durch dein grausames Gift. Du bringst mir die freudigste Botschaft, teurer Freund. Für ewig stehe ich nun in deiner Schuld. Bist du von Sinnen? Du hast das Königshaus vernichtet. Und nicht in Panik? Hast keine Lebensangst? Vieles könnte ich dir erklären. Beschreibe mir genau, wie sie starben. Beglücke mein Herz und sage mir, dass sie einen qualvollen Tod erlitten haben. Als deine beiden Kinder mit ihrem Vater den Königspalast betraten, da dachten alle, dass du und dein Gemahl den Streit beendet. ihr euch ausgesöhnt hättet. Ich selbst brachte dann die Kleinen in das Gemach der Braut. Als sie die Kinder sah, wandte sie sich mit Abscheu ab. Dein Gatte versuchte, sie zu besänftigen und sagte ihr, warum bist du den Kindern so feindlich gesinnt? Du darfst nicht hassen, was dein Gatte liebt. Die Knaben wollen dir Geschenke überreichen. Bitte deinen Vater in meinem Namen, den Bann von den Kindern zu lösen. Kaum sah die Prinzessin das edle Festkleid und das goldene Diadem, konnte sie nicht widerstehen und versprach ihm alles. Kaum waren Jason und die Kinder aus dem Gemach, legte sie das Kleid und den Schmuck an und bewunderte sich im Spiegel. Danach ging sie auf und ab mit wiegendem Schritt. Das Diadem trug sie stolz auf erhobenem Haupt. Doch dann ward ich Zeuge von einem grässlichen Schauspiel. Die Prinzessin erbleichte. Jegliche Farbe wich aus ihrem Gesicht. Sie begann am ganzen Körper zu beben. Sie wankte, schien zu stürzen, erreichte dann den Stuhl und sank darauf nieder. Weißer Schaum quoll aus ihrem Mund. Ihr Blick wurde starr. Dann verdrehten sich ihre Augen. Dann stieß sie entsetzliche Wehrufe aus. Bedienstete liefen, ihren Vater und ihren Bräutigam zu holen. Aus dem goldenen Diadem zuckten Flammen hoch, die zu einem verzehrenden Feuer wurden. Da bäumte sie sich auf und schrie wie wahnsinnig vor Schmerz. Die Falten ihres edlen Kleides drangen tief in ihre zarte Haut und begannen, ihren weißen jungen Leib zu zerreißen. Brennend springt sie auf und will den Raum verlassen. Sie schüttelt wild ihr Haupt, um den Schmuck abzuwerfen. Aber dieser sitzt fest wie ein eiserner Ring und das Feuer flammt noch stärker auf. Da fällt sie voll Schmerzen zu Boden. Ihr schönes Gesicht ist von den Flammen zerstört. Blut trieft über ihr Antlitz. Fleisch tropft wie Wachs herab von den Knochen. Alles erzeugt durch das schreckliche Gift. Geschenk von Medea. Niemand wagt, die Sterbende zu berühren, den Leichnam aufzuheben. Da stürzt ihr Vater herein und wirft sich über sein Kind. Er umarmt es, küsst es und ruft: Unglückliches Kind, welche Kraft hat dich so schändlich vernichtet? O, könnte ich mit dir sterben? Er will sich in seinem Schmerz erheben und kann nicht. Das Kleid seiner Tochter lässt ihn nicht los. Er bleibt am Seidenkleid haften, wie gefesselt, angewachsen wie Efeu an des Lorbeers Stamm. Nun beginnt ein furchtbarer Kampf. Er will seine Knie heben, aber der Leichnam lässt ihn nicht los. Er versucht, sich mit Gewalt loszuzerren und reißt sich selbst so das Fleisch von seinen Knochen. Und wieder, und wieder, und wieder. Bis er erschöpft stirbt, von den Qualen besiegt. So liegen nun Vater und Tochter im Tode verschmolzen. Was nun mit dir sein wird, Medea, das musst du selbst entscheiden und auch, wie du der bitteren Strafe entgehen kannst. Leid und Unglück, Jammer und Qual muss nun Jason ertragen. Er verdient es. Dich beklag ich, Medea. Unselige Frau, dich beklage ich, dass all dies so geschehen musste. Unselige Frau, aus Liebe zu Jason. Nun ist es beschlossene Sache. Ich werde meine Kinder töten und dieses Land verlassen. Will verhindern, dass sich irgendjemand an meinen Kindern rächen kann. Wenn sie sterben müssen, dann durch mich. Durch die Hand der Mutter. Ich darf nicht daran denken, dass ich sie liebe. Dass ich sie gebar. Ich muss dies jetzt vergessen und sie erst nach dem Tod beweinen. Ich liebe sie und muss sie töten. Ich elendes Weib. Diese unselige Frau legt ihre blutigen Hände an ihre Kinder. Vergebens hat sie sie geboren und mit viel Mühen aufgezogen. Welch ein Zorn hat sie befallen, um ihre Kinder zu töten. Dieser Mord wird sie ihr Leben lang verfolgen. Wie viel Leid auf Erden entspringt aus Leidenschaft? Sprich, Frau. Ist die Mörderin da? Oder ist sie bereits auf der Flucht? Sie kann ihrer Strafe nicht entkommen. Sie muss für diesen grausigen Mord an meiner Braut und ihrem Vater büßen. Wo sind meine Kinder? Die Kinder will ich retten vor der rasenden Mutter. Armer Jason. Du kennst also nicht das ganze Unglück. Will sie vielleicht auch mir das Leben nehmen? Viel schlimmer. Deine Kinder erstach sie mit eigener Hand. Was sagst du da? Das kann nicht sein. Du vernichtest mich. Geh in das Haus. Dort findest du die toten Kinder. So öffnet mir das Tor. Ich will das doppelte Unheil sehen, die Leichen und die Mörderin. Du suchst die toten Kinder? Suchst deren Mörderin? Sag, was du willst. Doch rühre mich nicht an. So ist es also wahr. Du verruchtes, verhasstes Weib. Die eigenen Kinder hast du umgebracht. Ihnen und mir das Leben genommen. Sei verflucht. Nun erst erkenne ich, welches Wesen mich hierher brachte. Die Hölle hat dich zu mir gesandt. Du wurdest mir vermählt, hast mir zwei Kinder geboren und diese beiden nun umgebracht. Das hätte keine Frau aus diesem Land getan. Dich musste ich wählen. Kein Weib, ein wildes Tier, eine Meuchelmörderin, Kindsmörderin, Hure. Verfluchtes Weib, gezeichnet mit dem Fluch des Kindermordes. Mir bleibt es nur, mein Unglück zu bejammern. Meine Ehe vernichtet, meine Kinder verloren. Die Welt weiß, was du mir angetan. Du solltest kein frohes Leben führen, mich verlachend. Noch sollte König Kreon, der dir die Braut zuführte, mich ungestraft aus diesem Land verbannen. Nenn mich ruhig Hure oder Scheusal. Ich habe dich vernichtet. Du hast es verdient. Und du? Du hast dich mitvernichtet. Meine Wunde heilt, wenn du dem Wahnsinn nah. Kinder, euch gebar ein schreckliches Weib. Du bist schuld an ihrem Tod. Hab ich sie denn getötet? Mörderin. Dein schändlicher Ehebruch und dein Größenwahn. Glaubst du, eine Frau nimmt das so hin? Jede, die klug ist. Aber du bist nur verdorben. Deine Söhne sind tot. Das wird dich ewig quälen. In deinen Träumen werden sie dir erscheinen. Die Welt weiß, wer mit dem Leid begann. Man kennt dich. Und dein Rasen und dein Handeln? Verabscheue mich nur, ich hasse dein Gerede. Und ich das deine. So fällt die Trennung leicht. Mir ebenso, warum bist du dann noch da? Gib mir die toten Knaben. Ich möchte sie beklagen und begraben. Niemals. Niemals sollst du die beiden haben. Ich begrabe sie mit eigener Hand. Niemand soll schänden das Grab. Verruchte Mörderin meiner Söhne, Kindsmörderin. Geh und begrabe deine junge Braut. Lass mich meine Söhne begraben. Bis ins hohe Alter, bis zu deinem Tod, wirst du klagen und weinen. Liebste Kinder, meine Söhne. Mir, der Mutter, waren sie lieb, nicht dir. Du hast sie getötet. Um dich zu strafen und zu töten. Ich möchte meine beiden Kinder küssen, sie umarmen. Jetzt willst du sie küssen und umarmen? Vor kurzem waren sie dir noch im Weg. Den zarten Leib der Kinder lass mich berühren. Ich bitte dich. Niemals. Du bittest vergeblich. Du erschlugst mir die Söhne, Mörderin. Hätte ich diese Kinder nie gezeugt? Medea. Hörspiel nach Euripides. Bearbeitung Helmut Peschina. Übersetzung Paul Martin. Medea. Silvi Rohrer. Jason. Roland Koch. Korintherin Alexandra Henkel. Amme Elisabeth Ort. Erzieher Paul Wolf Plotek. Kreon, Martin Schwab. Ägeus, Josef Lorenz. Bote, Markus Meyer. Musik, Elemente einer Medea-Komposition von Clemens Gartenstetter. Musiker, Lukas Schiske, Björn Wilker und Alex Lipowski. Tongestaltung, Anna Kunzio und Manuel Radinger. Regieassistenz Julia Herzog. Regie Alice Elstner. Und das ist Musik von Ludwig van Beethoven. Musik, die Sie morgen früh in Du holde Kunst hören können. Einer Sendung, in der der Bote aus unserem heutigen Hörspiel Burgschauspieler Markus Meyer in einer anderen Rolle auftritt, als die Locken und Haare besingender Rezitator. Und Lassen es flattern im Winde ist der Titel dieser Sendung mit Gedichten über das Haar. Beziehung auch anders gehen kann, hören Sie nächsten Samstag im Ö1-Hörspiel. Der Luzerner Schriftsteller und Journalist Erwin Koch erzählt die Geschichte zweier Liebender. Fünf beste Tage ist ein Text, zusammengesetzt aus wahren Geschichten, die Erwin Koch im Lauf von Recherchen erfahren hat. Fünf beste Tage erzählt von einem Paar, das erst im Alter zusammengekommen ist und erzählt vom Abschied, der bevorsteht. Fünf beste Tage von Erwin Koch in der Regie von Stefan Weber. Kommenden Samstag im Ö1 Hörspiel um 14 Uhr. Und kommenden Samstag beginnt auch unser kleiner Programmschwerpunkt zum 150. Geburtstag von Karl Kraus mit einem Diagonal zur Person Karl Kraus. Titel der Sendung: Ich pariere der Sprache aufs Wort. Diagonal. Nächsten Samstag um 17.05 Uhr.